Ja, was hat denn vom Stadtrat oder so, ist da niemals jemand gekommen und hat gesagt, ey Jungs, was ihr da mache, könnt man niemals. Niemals. Ich also kann aber erzählen, wie es bei mir war, als ich mein Alter erzähle und dazu ich mache die Zeitung. Nur als mal die Zeitung. Das erste und Enzo, was er dazu gesagt hat, war, was sollen die Leitner sagen? Ja schon. Als es damals im Jugendzentrum gelab ist und sagen wir, im Jugendzentrum mehr gelab ist, da gab es nur Hude. Nur Hude. Das Jugendzentrum ist zugemacht, gern aufgemacht, gern zugemacht, gern aufgemacht, gern hat sich keine Sau drum gekümmert. Weder die SPD noch sonst irgendjemand. Ich weiß nicht, ob ich an die Story erinnere, dass sie das Jugendzentrum zugemacht haben, weil sie angeblich Stoff drin gefunden haben. Das Püttlinger. Ja? Das Püttlinger Jugendzentrum. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Und da habe ich auch noch die Zeitungsausschnitte und so habe ich alles noch. Da gab es eine Demo in Püttlingen. Da gut dran können am 1. April oder ja, das so. Ja, das war so, dass die mir also damals in so Veranstaltungen reingegangen sind, wo es für der Stadtrat getroffen hat. Und die Leute angequatscht haben, das war Ohren, so steht in einem Schlösschen gesetzt. Mir so Ding da drin sind und die Partei Ohren gesprochen, also direkt die Jungs Ohren gemacht haben, was ist los. Ne? Und keiner da war, der uns unterstützt hat, außer sagen wir mal am Herde. Ne? Ja, der Herde war das natürlich die Gelegenheit, sich vorne zu schmeißen. Und das hat keiner interessiert, verstehst du, das interessiert doch heute noch keinen im Kippen, was wir da gemacht haben. Mhm. Oder denkst du, das hat sich irgendwie an einem Geringstück geändert? Nein, denke ich nicht. Na? Und ich meine, so gesehen, ich konnte das ja verstehen. Weil ich meine, das, was wir gemacht haben, das hat ja nichts mit dem zu tun, was die machen. Und das, in dem Moment, wo einer von uns hingegangen wäre, hätte gesagt, okay, ich habe jetzt die passende Schachtel gefunden, wo wir unser Ding drinlegen können. Und die Stadt finanziert das ab dem Moment, das kein Sau mehr gemacht. Das hätte keiner mehr gemacht. Weil es dann nicht mehr anarchistisch gewesen wäre. Ich meine, wir haben uns ja alle als Anarchisten verstanden in dem Sinn. Oder? Wir haben die Rede verstanden. Ich habe mich gegründet als Anarchist verstanden. Friedlich. Ah ja, klar. Ich wollte keine Bomben schmeißen. Aber was ich nie verstanden habe, wie die so an einem vorbeigehen konnte, weil ja auch einfach wirklich gute Sachen entstanden sind. Also nicht, das Ding ist halt, es ist leicht von Halt aus zu sagen, warum haben die das damals nicht verstanden. Das ist ganz leicht. Weil Halt hat sich die Welt ja geändert. Aber damals hat sich die Welt nicht geändert. Ja, und das, was damals passiert ist, hat die Welt erst geändert. Das ist heute noch so, dass die Sachen, die wir damals gemacht haben, die heute von jedem, seit von Saarbrücken, akzeptiert werden würden als Kultur, noch heute vollkommen ignoriert werden, weil in den Köpfen der Leute, die darüber zu befinden haben, ob das Kultur ist oder nicht, sich nichts geändert hat. Mhm. Die alle noch in genau den alten Sachen feststellen wie früher. In wie lange ist der Müller da jetzt schon Bürgermeister? 15, 16 Jahre. Mhm. Und in seinem Kopf hat sich ja nichts geändert. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass der Müller sogar da manchmal noch zur Sache bereit ist, weil ich mich daran erinnere, bei einem Festival wollte der Strauß und totale Abfuhr gehen. Ah. Und der Müller hat, ohne den Strauß anzurufen oder so, war direkt gesagt, das Ding findet statt. Ja, ich will jetzt nicht auf den Müller rumhacken. Genau. Für mich war das noch einer, der scheinbar ein bisschen zu Kompromisse bereit gewesen ist, während der Strauß ja wirklich unter uns gesagt ein Arschloch ist. Ne? Der hätte uns ja am liebsten was ich damit gerade eben sagen wollte, war was die Veränderung herbeigeführt hat, war das Tragen roter Hosen. So banal das jetzt klingt. Aber was das alles verändert hat, ist die Tatsache, dass Leute rote Hosen getragen. Wobei die jetzt das irgendwie abstrakt sehen möchte, ich mit den roten Hosen. Ja, ja, ja. Die Tatsache, dass wir überhaupt existiert haben, uns nicht schlecht gefühlt haben, also nicht gesagt haben, das hat das insgesamt, sagen wir mal, nicht für dich und mich jetzt speziell, oder dass mir das in Püttinger irgendwo messbar Kinder, aber insgesamt in der ganzen Geschichte, die da passiert ist, hat das alles die Veränderungen mit sich gebracht. Die Tatsache, dass wir selbstverständlich so gelebt haben, wie man gelebt hat. Ne? Und hat einfach keine Rücksicht mehr genommen auf die Normen, die da existiert haben. Ne? Denke ich mir halt. Ne? Weil die einfach Tatsache, nicht das Uftrumpfen, nicht das Festival Und nicht das Jugendzentrum und das sind. Das sind in Güller gesagt die Tagesbilder. Es kommen ja auch viel auf die Nachtbilder. Ich denke mal halt, ja, ich denke mal halt, das ist ein Festival, das ist einmal im Jahr. Der Rest vom Jahr besteht darin, so zu leben, wie man ist. Ja. Ne? Und am Anfang war es halt so, dass wir uns als Außenseiter gefühlt haben. War natürlich auch eine Schutzfunktion. Weil wir uns ja überhaupt erstmal das Reservat schaffen mussten, innerhalb dem wir leben konnten. Nur dass ich persönlich halt zum Beispiel, was Püttingen angeht, mir das Gefühl haben, dass wir dieses Reservat je verlassen können. Weil ich denke mal halt,